Balthasars Nachtmahl von Pedro Calderón de la Barca, übersetzt von Josef von Eichendorff. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Balthasars Nachtmahl, Teil 2. Wähnt zur Rast den Schlaf erkoren, merkt nicht, dass er jede Nacht, wenn er einschläft und erwacht, stirbt und wieder wird geboren. Atmende Leichen oder Toren, hilflos hingestreckt das Leben, flüchtgem Morde hingegeben, ruhen die Menschen ohne Ahnung, wie der Schlaf nur eine Mahnung, dass der Tod beschleicht das Leben. Es ist ein Gifttrank, süß zu trinken, der den müden Geist umnebelt und den Träumenden leis knebelt, wen gelüstet, Gift zu trinken. Ein Vergessen und Versinken alles Lichtes, wo, umnachtet, fühllos, taub und blind verschmachtet an der unsichtbaren Kette, Sinn um Sinn, und doch, wen hätte solche Nacht nicht schon verschachtet? Wahnsinn, der zusammenfasst, was sich feindlich flieht im Leben, um im leeren Nichts zu schweben, wen erfreut jeder Phantast? Starrsucht, der ich alle Last meiner Herrschaft übertrage, dass sie sich des Seins entschlage, nichts bedenke, nichts begehre und den Menschen sterben lehre. Wer ist's, dem solch Grab behage? Ohne Sonnenlicht ein Schatten, dessen düstres Brüten flieht, wo der heitre Tag erblüht, wer mag ausruhen in dem Schatten? Ja, ein Bild des Todes hatten, sie's genannt wohl, und verkehren, stets doch an des Schlafs Altären. Keiner bricht sein Joch entzwei, weil's nur flüchtge Täuschung sei. O, wer mag solch Bild verehren? So ist Balthasar gefällt, da er, von dem Gifte trunken, hier in Lethes Strom versunken, wo ihn Ohnmacht niederhält. Wahnsinn, ihm verzehrt die Welt, wo das Schreckensbild ihm winkt und das Grauen ihn durchdringt, das als Gift, Vergessen, Schatten, Wahnsinn, regungslos ermatten, alle Menschen niederringt. Und, da ausgelöscht sein Blick, so erwach er nimmer wieder, schlaf er, Seele, Leib und Glieder, nun den ewigen Schlaf. Er zieht den Degen, um ihn zu durchbohren. Daniel tritt rasch hervor und fällt ihm in den Arm. Zurück! Wer hier wendet das Geschick? Ich, noch ist es nicht vollbracht, seine Stunde zugedacht, ist dem Frevel wie dem Leben. Ihr gemessen Ziel erstreben, muss auch diese Sünderpracht. Kommen werden, wie's versprochen, sich erfüllen, o wie herbe, auf das Eingerechter sterbe, Daniel, deine Jahreswochen, sterben wird, der nichts verbrochen. Weshalb das Gericht vertagen? Denn, wonach in Frevelm Wagen die Vermessenen hier ringen, wird Welteitelkeit dir singen, wird die Götzenlieb nun sagen. Man erblickt von der einen Seite in den Wolken ein ehernes Reiterbild, dessen Ross die Götzenliebe am Zügel hält. Von der anderen Seite erscheint ein Turm und auf seiner Zinne die Welteitelkeit mit Federn. Balthasar von Babylon, der du, Eigner, sag dir selber. In des süßen Traums umarmen, lebend stirbst und lebst im Sterben. Balthasar von Babylon, der du hier als ein beseelter Leichnam ruhst auf grün umranktem Katafalk des frischen Lenzes. Balthasar spricht im Schlafe. Ha, wer ruft mich da? Wer ruft mich, wenn kein leerer Wahn mich blendet? Bist du's, Ruhmsucht, die mir winkt? Ja, dich, Götzenliebe, seh ich. Ich, die hehre Heidenjungfrau, aus der Sonne niederschwebend, von der Himmel höchstem Schloss, weih zum Feste dir dies ehrne Bildnis, das vor ihm sich neigen alle Völker dieser Erde. Ich, die Eitelkeit der Welt, die geboren unter Menschen, doch im Abgrund ward gezeugt, hab mein Reich in blauer Leere, eines Tempels Traum gebildet, in die Luft gebaut aus Federn, weih ich dir zum Hochzeitsfeste, drin dein Bildnis aufzustellen. Balthasar, noch im Schlafe. O, erhabener Triumph! O, der Ruhm ist trunkenen Ehren! Götzenlieb, entzünde mir, Opferbrand auf den Altären, auf das meine Marmorbilder in der Götterhallen treten. Und du, Eitelkeit, steig auf, krön dich, beide sollt ihr herrschen, du vom Himmel niederschwebend, du zum Himmel dich erhebend. Das eherne Standbild senkt sich zur Erde hinab. Der Turm hebt sich allmählich empor. Währenddes singen. Bild der Anbetung geweiht, schwebe nieder, schwebe nieder! Tempel, deine luft'gen Glieder, feiere in die Ewigkeit. Senk dich! Überflieg die Zeit! Denn den Winden hat vertraut Statuen die Götterbraut. Tempel, die Welteitelkeit. Daniel, gib die Hand mir frei und sollst sehen, wie ich verwegen, gleich dem Simson mit den Götzen und den Tempeln fertig werde. Ruhig! Wann es an der Zeit, löse ich, feuriger Komete, dir die Arme, doch bevor die Stunde naht der blut'gen Strenge, soll dies Bild ihm andere Mahnung eherner entgegenschmettern als Posaunen von Metall. Denn zu des Gerichts Dromete würd es, wenn ich's angehaucht. Ab! Möcht'st die beiden niederschmettern, denn wo die Tromete schallt, muß das ganze Universum zum Gerichte auferstehen. Und so sprich, du ehrner Felsen, welcher widerwillge Geist wohnt in deiner Brust als Seele. Lügengottheit, du, von Erz, auf, enttäusche nun dich selber. Balthasar! Balthasar im Schlafe. Was willst du mir, Trugbild oder Traumes Blendwerk? Was benimmst du mir den Atem? Höre, höre und der Seele Sinn erwache, während Schlaf den des müden Körpers fesselt. Denn als eherne Schlange bäum ich mich dem Heidentum entgegen, um, wie es der Schlange Art, an dem eigenen Gift zu bersten. Und derweil die raue Lippe von Metall die Laute reget, schweige jenes süße Lied, Schmeichelwort in Windeswehen. Aus verschiedenem Erz gefügt und den Säulenfuß von Erde, bin das Bild ich, das dein Vater schaute und ein Fels zerschellte, Felsen, der herabgerollt von den Höhen des Testamentes. Denke nicht des ew'gen Himmels göttlich Vorrecht dir zu knechten, denn auch ich, Anbetung einst von drei Jünglingen begehrend, schürt in Babylon den Ofen. Doch des Feuers Glut versehrte nimmer ihre Glaubenskraft, die im Feuer sich verklärte. Sadrach, Messach, Abednego sind lebendige Zeugen dessen. All die Götter, denen du huldigst, Werke sind's von Menschenhänden, betest Erze an im Moloch, Geld in der Astarte, Erde im Dragon, das Holz im Baal und in Moab, irren Frevel. Und da aus mir das Gericht Gottes spricht, des Unermessenen, so beugt schauernd euch, ihr beide, meiner ehernen Stimme. Werfet Federn hin und Marmorbilder. Das Standbild hebt sich wieder in die Wolken und der Turm versinkt. Was versenkt mich? Wie ich bebe! Vor den Strahlen einer andern Sonne muß den Flug ich senken. Vor dem Lichte andern Glaubens muß mein Schatten rings verschweben. Beide verhüllen sich. Balthasar erwachend. Höre, harre mein, verweile. O, entführe nicht so schnell mir solche Herrlichkeit, solch Glück. Der Gedanke gleichfalls aus dem Schlafe erwachend. Welch Geschrei! Was ist geschehen? Ach, Gedanke, du, ich weiß nicht, eben noch glaubt ich zu herrschen, log mir vor, ein Gott zu sein, und da ich nun um mich sehe, bleibt von allem deine Narrheit nichts als deine Narrheit stehen. Doch was widerfuhr dir denn? In den bleichen Traumesnebeln, da ich lummernd ausgeruht, sah ich seltsam mich verherrlicht. Steigend sah ich meinen Ruhm, seine Stirn zum Himmel heben, mich vergötternd, mein Idol, seinem goldenen Reich entschweben. Diese weihte mir ein Standbild, einen Tempel baut mir jene. Doch kaum hatten sie das Bild und den Tempel noch vollendet, als trommelten gleich ein Rufen, Schall, vor dem ich jetzt noch bebe. Niederwarf den Stolz der einen und der andern Schwingen senkte, dass ein Spiel der Lüfte, Tempel und das Bild in Wind verwehten. Wehe mir, der Ruhm der Welt gleich der Mandel Blütenschnee, Götzendienst der Sonnenrose. Wenn die kalten Winde wehen, sterbend schon beim ersten Hauch, muß der Blütenschnee vergehen, Rose ist der Tag dahin. Ihre samtne Krone senken, flücht'ge Sonne, flücht'ge Rose, in der Zeiten rauem Wechsel. Götzenliebe, fortretend. Nicht soll mich Täuschung blenden, noch eine Stimme meine Siege wenden. Und heller als Aurora Tage in dieser Nacht die Krone, die ich trage. Zu hohem du erlesen, Fürst, heil'ger König, übermenschlich Wesen. Derweil du Lust und Kummer eratmend heimgegeben hast dem Schlummer, dem Waffenstillstand der Gedanken, wacht, meine Lieb, und sann ohn Wanken, wie sie dein Glück erneue. Denn nichts vom müden Schlafe weiß die Treue. Bereitet hier im Saale hat meine Sorgfalt dir zum üpp'gen Mahle, was nur in Träumen sonst köstliches Pokalen mag entschäumen, dass jeglicher der Sinne des kühnsten Traums Erfüllung sich gewinne, von Gold und Silber glänzen und übersättgen blendend die Kredenzen, mit reicher Beute schätzen die Gier der Augen, die an Gold sich letzen. Den Becken von Saphiren, den Blausten, die Arabiens Klüfte zieren, entsteigt in würz'gen Düften der Blumengeist, das kräuselnd in den Lüften Arome dich verhüllen, um des Geruches Hunger dir zu stillen. Musik mit ihren Wellen, die leise schlagen an des Saales Schwellen, verklingend so im Fliehen, erweckt den tiefen Durst nach Melodien. Der Tafeln weiße Hülle, wo Nelk und Lilie in reicher Fülle so zart gewoben durch den Saum sich schlingen, als wollte Schnee hier neuen Glanz erringen, sind des Gefühls Ergötzen und verführen die Hand, sie froh bewundernd zu berühren. Ambrosia, Nektarschale und frischer, kühler Labetrunk zum Mahle, dem Rosenflor entquollen und der Zitrone duft'ger Blüte, sollen im Saal, derweil wir speisen, mit Sang- und Weinpokalen wechselnd kreisen. Doch nimmer funkeln Becher so königlich dem königlichen Zecher als die dem Gotte Israels geweihten, die wir Nebukadnezarn sahen erstreiten. Einst zu Jerusalem in jenen Tagen, da er gen Osten sein Panier getragen. Die Becher, Herr, lass bringen, dass sie zu unserer Götter Ruhm erklingen und auf die Zinne steige des Tempels das Idol, dem ich mich neige. Zum Nachtisch denn entfaltet, in Flammenschrift und Bildern viel gestaltet, mein Arm für künft'ge Zeiten hier deines Ruhms und Reichtums Herrlichkeiten. Dies Manna süß, von dem die Sinne alle heut freie Tafel halten in der Halle. Kaum dir ins Auge schau ich, so flieht mein grübelnd Leid, ja mehr vertrau ich, erweckt von deinem Lichte, dem, was ich sehe, als dem Traumgesichte. Nur deiner Blicke Funkeln vermocht es, meinen Busen vom Verdunkeln der Schwermut zu befreien. Dem Himmel Dank, denn nach den Narreteien, die du vorhin zu Markt getragen, warst du umstand, das Mahl gar auszuschlagen. Nun, lass das Klagelied verschnarren, jetzt lustig drauf, und mein Innernarren will ich im Rausch der Nacht zum Freiherrn machen, denn allzu nüchtern gehen mir hier die Sachen. Und die Gefäße, Wunder aller Zeiten, die Israels Priester weihten, zum Knechtschen Dienst in ihrem Tempel hallen, ich weih sie mir. So, lass ich's mir gefallen. Man hole sie. Die Mühe spare, hier bring ich selber schon die blanke Ware. So deckt denn rasch die Tische, auf dass der Held. Auf dass ich mich erfrische. Wer hat mit dir gesprochen? Ihr sagtet Held und habt euch nicht versprochen, denn Helden will's gebühren, stets eine gute Klinge rasch zu führen. Schwing ich nun, und bald sollt ihr's sehen, Dame, die meine, brav, so ist auch Huld mein Name. Ja, wenn ich's recht betrachte, bin ich's, für den man jenen Stein erdachte. Er singt. He zu beißen, was zu netzen, ich gruh mich hinzusetzen, gable da und schnapple he, lass hoch leben den und die. Man bringt den mit kostbarem Geschirr geschmückten Tisch und trägt die Speisen auf. Nehmt Platz, ihr beide, und zunächst den Göttern, sitzt nieder, meine Diener hier und Vettern. Denn wo des Tempels Kelch die Halle so festlich ziert, da ist's ein Mahl für alle. Den Göttern aber, den wir frönen, lasst nun in Liedern schul'gen Dank ertönen. Dieser Tisch des Herrn bedeute Opferstein der Götzenhäute und des Ruhmes Festaltar, schmücken sollen rings die Reichen, Tempelbecher ohnegleichen, hier das Mahl des Balthasar. Während dieses Gesanges und des Jubels der Speisenden tritt der Tod verkleidet ein. Zu dem großen Königsmahl komm ich, ungeladener Fremdling, dieses Abendmahl beschleich ich, heimlich und verkappt, und denke, unter seinem Hofgesinde wird mich keiner hier erkennen. Sorglos seh ich Balthasar, meiner Mahnungen vergessen, von den Frauen und den Großen seines Reiches stolz umgeben. Silber, Gold, das Salomon dem wahrhaftigen Gott verehrte und die Priester eingeweiht zu den heiligen Mysterien, dient dem Schanktisch nun zum Putze. Richter Gottes, löse endlich, löse deine Hand und meine, denn durch solche Sündenschwere, Gotteslästerung übervoll, ist das Maß nun seiner Frevel. Gebt zu trinken. Der Gedanke zum Tod. He, Kamerad, hörst du nicht des Herrn Befehle? Reich dem Könige zu trinken. Ich hab jetzt nicht Zeit, muss essen. Halten mich für einen Diener. Nun, ich will ihm wohl kredenzen, denn es merkt mich nimmermehr, wer vergesslich und verblendet. Er ergreift einen Pokal. Dieser Becher des Altars, er enthält fürwahr das Leben, wem er in des Lebens Dienst Labetrunk und Nahrung spendet. Aber auch den Tod enthält er, wie das Leben ist des Lebens und des Todes letzter Grund, und in seines Trankes Wille waltet Gift und Gegengift, trüber Schierlingssaft und Nektar. Da, hier hast du deinen Trank. Erreicht Balthasar den Becher. Ich entnehm ihn deinen Händen. Welch ein schöner Kelch! Der Tod für sich. Weh dir, denn du weißt nicht, was er berge. Stehet auf, der König trinkt. Alle Glorien meiner Herrschaft trink ich aus des Gottes Kelch, unseren Göttern zu. Es lebe Moloch, der Asirer Gott. Und wir alle tun dasselbe. Doch an 30.000 Götter dünken heut mir noch zu wenig. Allen Göttern trink ich's zu. Singt, derweil er leert den Becher. Dieser Tisch des Herrn bedeute Opferstein der Götzen heute und der Eitelkeit Altar, denn beim hohen Abendmahle aus des Tempels Kelchpokale trinkt heut König Balthasar. Man hört plötzlich einen Donnerschlag. Welch ein grauenvoller Schall! Welch Entsetzen ruft die Wetter zu den Waffen rings, der Stürme schlummernd Heereslager weckend. Da du trankst, ließ wohl der Himmel seine Feuerschlünde schmettern, deinen Festgruß zu erwidern. Es verschattet uns die Sterne ihres Dampfes graue Nacht. O, wie ich dies Grau ersehnte, König ich des Schattenreichs. Dunkelglühende Kometen kreuzen feurigen Adlern gleich durch der Luft erschrockene Leere. Kreisend stöhnt die unheilschwangere Wetterwolke jetzt vor Wehe, als ob sie gebären sollt. Ja, und sie gebärt, entfesselt, sehe ich aus ihrem Schoß einen hellen Glutstrahl brechen. Blitz ist ihre Ausgeburt und ein Donnerlaut ihr Ächzen. Abermaliger Donnerschlag, während aus der Decke des Saales sich eine Hand hervorstreckt, auf eine Schrift an der Wand weisend, welche die Worte Mene, Theke, Phares zeigt. Weh mir, seht ihr es nicht, aus der Luft sich winden, schwellen, über meinem Haupte jetzt, wie an einem Faden schwebt es, nieder, nieder von der Wand, immer deutlicher erkenn ich's. Eine Hand ist's, eine Hand. Will die Wolke denn ein schrecklich, ungetüm, stückweis gebären? Wo ward je ein Blitz gesehen, in dem Adern schlügen? Schaut, jetzt so schreibt sie an der Decke, hat die Hand drei flüchtge Züge eingebrannt, nun und erhebt sich wieder ihrem unsichtbaren Riesenleib zurückgegeben. In den Adern starrt mein Blut, jedes Haar sträubt sich zu Berge, und der scheue Atem stockt bei des Herzens wilden Schlägen. Unbegreiflich, nicht erraten, kann ich diese Charaktere. Wir, wie Babel einst in Sprachen, ist ein Babel dies von Lettern. Ich entlodere, ein Vulkan. Wie ein Bild von Eis hier steh ich. Ich bin weder Berg noch Bild, aber spür ein lindes Beben. Balthasar zur Götzenliebe. Vor dir liegt ja ewig klar, was die Götter uns verbergen. Was bedeutet diese Schrift? Nicht vermag ich sie zu lesen, nicht ein Zug ist mir bekannt. Ehrsucht, die der Schriftgelehrten und der Magier Wissenschaft tief ergründet hat, o lese du die Zeichen. Keines gibt sich meinem Geiste zu erkennen. Alle, alle sind mir fremd. Balthasar zum Gedanken. So sprich du, ob du's enträtselst. Ja, da kommst du an den Rechten. Ich bin nah und nichts versteh ich. Da kommt der Daniel, der Hebräer, der den Traum vom heil'gen Wächter und vom Baume einst gedeutet. Der soll's sagen. Daniel eintretend. So vernehmet, Mene heißt, dass Gott dein Reich schon gezählet und vollendet, Thekel, dass dein Sündenmaß nun erfüllt und keinen Frevel mehr des Richters Waage fasst. Phares aber heißt verheeret und bewältigt wird dein Reich von den Persern und den Medern, Also hat hier Gottes Hand aufgezeichnet dein Verhängnis und der weltlichen Gewalt nach uraltem, ewigem Rechte die Gerichte anvertraut, die er über dir entfesselt, weil in frevlem Übermut du entweiht hast die Gefäße. Denn kein Sterblicher missbrauche jedes Tempels heilge Becher, die er dem Gesetz der Gnade vorbestimmt zum Sakramente. Wann verloschen das Geschriebene einst den künftigen Geschlechtern? Und darum ist die Entweihung eine Schuld so unermesslich, weil, hört Staubgeborene, hört Leben oder Tod im Becher, denn wer Sünde frönt, entweiht frevelnd das Gefäß des Tempels. Wie? Der Tod ist in dem Becher. Ja, wenn ich in euch kredenze, ich, der Sünder stolzer Sohn, und an deren Gifte sterben, musst du, dass du taumelnd trankst. Musst dir glauben, wie dagegen sich auch meine Sinne sträuben, die verwildert und geblendet durch das freche Aug und Ohr, bei dem Anblick deiner Schrecken, nun mir schneiden durch die Brust und durchbohren meine Seele. Schütz mich, Götzenliebe, schütz mich vor dem Weh. Ich kann's nicht wenden vor der fürchterlichen Kunde jenes künftigen Mysteriums, das du heut entweiht im Kelch. So durch Worte wie mit Werken fühl ich alle Kraft mir schwinden, allen Mut zusammenbrechen. Hilf mir, Ruhmgier! Vor dem Himmel steh ich arm in niedrer Demut. O Gedanke! Dein Gedanke ist der grimmste deiner Gegner, da du, stolz und glaubenlos, so viel Mahnungen verschmähtest. Daniel! Ich bin Gottes Stimme. Schon gesprochen ist dein Recht, schon erfüllt ist dein Verhängnis, Balthasar. Und nirgends Rettung. Alle lassen mich, da sich meine Sterne senken. Wer wird Fürder mich beschirmen vor dem Scheusal, dem Entsetzen? Keiner, denn geborgen bist du, nicht im Abgrund, selbst im Zentrum, nicht der Erde. Wut entflammt mich. Er zieht sein Schwert und ringt mit dem Tode. Undankbarer! Weh, ich sterbe, war's genug nicht an dem Gift, dass ich trank. Nein, denn der Seele tot war jenes Bechers Gift, dieses ist des Leibes Ende. Mit den wilden Todesschauern, müde und verworren kämpf ich, als ein aufgegebener Ringer, so an Leib und Seele sterbend. Höret, Sterbliche, hört, hört, in dem Mene, Thekel, Phares die grauenvolle Vorbedeutung von des höchsten Gottes Strenge. Niederwirft er, die da frevlen, an den heiligen Gefäßen, und wer Sünden frönt, entweiht, frevelnd, das Gefäß des Tempels. Balthasar und der Tod gehen kämpfend ab. Eine Schlummernde hier tauch ich dämmernd auf aus Traumeswellen. Ja, Gott hat das Heidentum beigezählt, ich ahn's mit Schrecken. Jener ungetüme Schar, die vom Angesicht der Erde zu vertilgen, Christus einst Vollmacht wird dem Petrus geben. O, wer dann das klare Licht des Gebots der Gnade sähe, das jetzt als Geschriebenes dräut. Tod, welcher wieder höfisch gekleidet mit Degen, Dolch und Mantel zurückkehrt. Wohl kannst du's im Bilde sehen, in dem Vlies des Gideon, in der Wüste Manna-Regen, an dem Honigsein im Rachen eines Leun, im unbefleckten Lamme, im geweihten Brote der Verheißung. Und wenn jene Zeichen noch nicht genügend sprechen, so enthülle dir's prophetisch, dieses Mal in Brot und Wein sich verwandelnd hier ein hehres Wunder Gottes und ein Vorbild seines größten Sakramentes. Es erscheint ein Tisch in der Form eines Altars und in dessen Mitte ein Kelch mit der Hostie und zweien Kerzen zu beiden Seiten. Ich, bis jetzt die Götzenliebe, falsche Götter einst verehrend, streich den Götzenprunk aus meinem Namen heut und Angedenken. Will fortan nur Liebe sein vor dem hohen Sakramente, und da ihr sein Fest heut feiert, so ergänz am schlichten Werke des Don Pedro Calderon eure Lieb die vielen Mängel und vergebt auch unsere Fehler wie die seinigen, bedenkend, dass die Tat ja nie erreicht, was die Wünsche kühn erstreben. Ende von Balthasars Nachtmahl, Teil 2. Ende von Balthasars Nachtmahl von Pedro Calderón de la Barca. Übersetzt von Josef von Eichendorff.